Telekom, Triple-Fernsprecher Hasenheidehöhe Karstadt an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Eierkarton, der ursprünglich einmal für 10 Eier bestimmt war. Und dieser Eierkarton enthält jetzt 4 zertrümmerte Eier und etwas mehr Eigelb als diese 4 zertrümmerten Eier hergeben. Links neben diesem Eierkarton liegt ein Kronkorken ohne Firmenaufschrift. Und hier auf dem Fernsprecher befindet sich ein mit Edding eingetragener Hinweis oder Spruch mit dem Text Türkei, Turor ist raus barbar. Das ist eine kritische Botschaft, die hier nicht ohne weiteres nachzuvollziehen ist. Und über dem Fernsprecher befindet sich ein kleiner Aufkleber mit dem Text Fahrradstation, ruf an 0180 510 8000. Ja, ansonsten hier, neben einem Laternenpfahl, 8 groß weggeworfener Sonnenschirm, der oben sehr stark beschädigt ist, mit der Aufschrift, was steht denn da drauf? Statoil, wie auch immer. Und einer L&M Leicht Zigarettenpackung. Hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.